Danke. Ihr seid nett, gutartig. Ich will mal einfach den nächsten Song, ohne blöde rumzulabern und die ganze Scheiße. Es Alltag, ihr kennt es doch auch. Nach der Arbeit zwei, drei Bier zu Hause auf der Couch. Fernsehen läuft nur Schwachsinn und ihr schaut es euch an. Weshalb für euer Unglück niemand etwas kann. Niemand etwas kann. Niemand etwas kann. Nennen es Alltag, ihr kennt es doch auch. Das Handy klingelt wieder, weil euch jemand braucht. Die Welt, sie läuft nicht ohne euch, doch ihr habt keine Lust. Ihr allein seid schuld an euren Ängsten, eurem Trost. Alltag, ihr kennt es doch auch. Ihr seid frisch verliebt und habt Düsenjets im Bauch. Die Welt hier ist so wunderschön, die Sonne, sie scheint jeden Tag. Ihr allein seid schuld daran, dass ihr euer Leben habt. Dass ihr euer Leben habt.